Drittens, Schöpfung und Welt. Das Weltall. Natura rerum. Die Harmonie des ganzen Weltgebäudes. Totius mundi, convenientia consensusque. Die Formen des Lebens im Tier- und Pflanzenreich. Animantium forma iarum quererum, qua giniuntur et terra. Die ganze sichtbare Welt. Omnia, quae sub aspectum veniunt. Omnia, quae aspectu seniuntur. Wir stehen alle unter dem Naturgesetz. Continemur omnis naturae lege. Der Wechsel und die Aufeinanderfolge in der Natur. Vicissitudinis atque ordinis rerum. Die vier Elemente. Quatuor naturae. Was im Leben der Natur existiert. Quod est in naturis rerum. Die Natur hat ein herrschendes Prinzip in sich. Natura habet aliquem in se principatum. Es gibt außer dem Kosmos nichts, das ganz ohne Mängel wäre. Non est quicquam aliud praeter mundum. Qui nihil absit. Die Kugelgestalt der Erde. Forma terrae globosa. Leute, die von der Naturwissenschaft nichts verstehen. Homines physicae rationis ignarent.